Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Let's go to verse 17. Lasst uns zu Vers 17 gehen. He, that is Jesus, existed before anything was made. Er, das ist Jesus, war schon da, bevor irgendetwas geschaffen wurde. And look at this. Und schau dir das an. And now everything finds completion in him. Und jetzt findet alles in ihm seine Vollendung. You know, if you go through Colossians and actually most of the epistles of the New Testament, wenn du Kolosse und die meisten der Briefe im Neuen Testament durchgehst, you will find out that Jesus is emphasized and is the center of everything. Merkst du, dass Jesus hervorgehoben wird und das Zentrum von allem ist? It makes me so sad when Christians have made Jesus a side effect. Es macht mich so traurig, wenn Christen Jesus zu einem Nebeneffekt gemacht haben. Oh, he paid for your sins. Just pray this prayer after me and you will be forgiven. Ah, er bezahlte für deine Sünden. Sprich mir einfach dieses Gebet nach und dir wird vergeben. Listen, my friend, you should not add Jesus to your life. Hör zu, mein Freund, du solltest Jesus nicht deinem Leben hinzufügen. He has to be your life. Er muss dein Leben sein. There's so many people that have actually added him. They just added another person to their life, which is this time Jesus. So viele Menschen haben ihn einfach in ihrem Leben hinzugefügt, so wie sie es mit anderen Leuten auch taten. Nur diesmal war es halt Jesus. Ah, now I'm a fan of Jesus. Ah, jetzt bin ich Jesus Freund. He saved me, that's wonderful. Er hat mich errettet, das ist toll. Basically, I live my life ignoring him. In meinem Leben spielt er aber keine Rolle. Except when I really are in trouble, then I'm quickly gonna shout out to him. Außer wenn ich wirklich Probleme habe, dann schreie ich zu ihm. A lot of Christians live like this. Viele Christen leben so. You know, I asked somebody this week. Ich fragte diese Woche jemanden. I said, when have you last had a real experience with Jesus? Wann hattest du das letzte Mal wirklich eine echte Erfahrung mit Jesus? And this person had to admit it's been quite a while ago. Und diese Person musste zugeben, dass es schon einige Zeit her ist. So look. Also schau. If he has not only existed before anything was made, but if everything finds completion in him. Wenn er nicht nur existierte, bevor irgendetwas geschaffen wurde, sondern alles in ihm auch seine Vollendung findet. That means he needs to be the center and the focus of my life. Bedeutet das, dass er das Zentrum und der Fokus meines Lebens sein muss? Because everything finds completion in him, not in your church denomination, not how much you read the Bible, not how much you pray. Denn alles findet seine Erfüllung in ihm, nicht in deiner Gemeindedenomination oder darin, wie viel du die Bibel liest oder betest. But what does it also mean? Aber was bedeutet es noch? It means that if everything finds completion in him, es bedeutet, wenn in ihm alles seine Vollendung findet, and he is not the center and the focus of your life, you don't live a life that is complete. Und er nicht das Zentrum und der Fokus deines Lebens ist, dann lebst du kein vollkommenes Leben. Guys, listen to me. Hört mir zu. I've met a lot of Christians who are frustrated, who are depressed, who don't know where to go. Ich traf viele Christen, die frustriert, depressiv oder orientierungslos waren. But I've never in my whole 54 years of Christianity. Aber in meinen 54 Jahren als Christ. Can I remember that I've met one person? Kann ich mich nicht erinnern, eine Person getroffen zu haben? That is frustrated or depressed or doesn't know where to go. Die frustriert, depressiv oder orientierungslos war. Who has found all their completion in the person of Jesus Christ. Obwohl sie all ihre Erfüllung in Jesus Christus gefunden hat. People who add Jesus, they get in a lot of trouble. Menschen, die Jesus hinzufügen, kommen in Schwierigkeiten. But people who make Jesus their completion of everything. Aber Menschen, die Jesus zur Erfüllung von allem machen. He's the one who satisfies every fiber of my being. Er ist derjenige, der jede Faser meines Seins zufriedenstellt. He's the one who takes care of me. Er ist derjenige, der sich um mich kümmert. He's the one who loves me passionately so much that he will marry me one day. Er ist der, der mich leidenschaftlich liebt so sehr, dass er mich eines Tages heiraten wird. So, live in Christ. Also, lebe in Christus. Be complete. Und sei vollkommen. Don't live in Christ. Don't be complete. Lebe nicht in Christus und sei nicht vollkommen. A lot of people ask me for all the keys and the secrets to my life. Viele Leute fragen mich nach all den Schlüsseln und Geheimnissen meines Lebens. And yes, I've learned to establish some principles in my life that help me have a sensible life. Und ja, ich habe gelernt, Prinzipien zu etablieren, die mir dabei helfen, ein vernünftiges Leben zu führen. But I'm telling you, the real secret to my fruitful life is a person, and that person is called Jesus. Aber das war wahre Geheimnis für mein fruchtbares Leben ist eine Person und die heißt Jesus. It's not a technique, it's not what I've learned to do well. Es ist keine Technik, nichts, was ich gelernt habe, richtig zu machen. It's abiding in Jesus, surrendering to him and obeying him. Es ist in Jesus zu bleiben, ihm hingegeben zu sein und ihm zu gehorchen. Whenever I keep reminding myself, which is usually what I always do, wenn ich mich daran erinnere, was ich normalerweise immer tue, that in Jesus everything in my life is complete, outside of Jesus nothing is complete. Dass in Jesus alles in meinem Leben vollkommen ist und außerhalb von ihm nichts komplett ist. Then everything goes well, even the circumstances are difficult. Dann läuft alles gut, selbst wenn die Umstände schwierig sind. So if everything finds completion in him, that means it includes you. Wenn also alles seine Vollkommenheit in ihm findet, schließt das dich ein. So, if you're lonely, just spend more time with him. Wenn du dich also einsam fühlst, dann verbringe einfach mehr Zeit mit ihm. If you don't know what your next step is, just lay yourself into his arms and he will guide you. Wenn du nicht weißt, was deine nächsten Schritte sind, dann leg dich einfach in seine Arme und er wird dich führen. Make sure that you will find no completion outside of him. Achte darauf, dass du außerhalb von ihm keine Erfüllung findest. You know, I found such a secret. Weißt du, ich fand ein Geheimnis. That if the completion, Jesus, is also my personal completion, everything is surrendered to him. Wenn Jesus, die Vollendung, auch meine persönliche Erfüllung ist und alles ihm hingegeben ist, my life goes so well. Dann läuft mein Leben so gut. But if I step out of practically in experience, day by day, abiding in him. Aber wenn ich aus dem täglichen, praktischen und erlebbaren in ihm bleiben heraustrete, my life gets shaken, I get stressed. Dann wird mein Leben erschüttert und ich werde gestresst. Whenever that happens, I immediately stop myself. Immer wenn das passiert, dann halte ich sofort inne und ich meine sofort. I never want to go back to a stressful Christian life. Ich will niemals wieder in ein stressiges Christenleben zurück. It's too hard, it's too difficult. Es ist zu schwer, es ist zu kompliziert. But when I have my completion in Jesus Christ, aber wenn ich meine Vollendung in Jesus Christus habe, life is amazing. Dann ist das Leben einfach herrlich. I can just sail through life in peace. Ich kann dann einfach in Frieden durchs Leben segeln. He said, it is finished. Er sagte, es ist vollbracht. It is done. Es ist erledigt. So, you have to live in a practical day-to-day relationship with him. Du musst also täglich in einer praktischen Beziehung mit ihm leben. You know, if he satisfies you, you can enjoy other things too. Wenn er dich erfüllt, kannst du auch andere Sachen genießen. If he doesn't, it doesn't matter how much you have, you won't be satisfied. Wenn nicht, ist es egal, was du alles hast, du wirst niemals zufrieden sein. This is how God has ordained it. So hat Gott es festgesetzt. God has given him the highest place so that everything in him would be completed. Gott hat ihm den höchsten Platz gegeben, damit in ihm alles vollendet wird. Tomorrow we see you. Morgen geht's weiter.